lief der Film ganz gut. Ich kann mich nicht beklagen, trotzdem koche ich vor Wut. Es ist nicht zu ertragen, denn dauernd knistert hinter mir einer mit Bonbonpapier. Doch dann packt mich wieder sehr das Flimmern auf der Leinwand. Und es war schon ganz schön schwer, eh ich da wieder reinfand. Da knistert wieder hinter mir einer mit Bonbonpapier. Schon wieder bin ich raus, ich halt das nicht mehr aus. Das geht mir langsam aufs Gemüte. Was ist denn heute los? Der Kerl denn bloß für eine riesengroße Tüte, Tüte, Tüte, Tüte. Zwei erschlagen sich K.O. Ich nehme es zur Kenntnis. Meistens mag ich das nicht so. Doch heute hab ich Verständnis. Denn wieder knistert hinter mir einer mit Bonbonpapier. Geigen weinen Happy End, doch das kann nichts mehr retten. Im erlösenden Moment, ich möchte beinahe wetten, da knistert wieder hinter mir einer mit Bonbonpapier. Jetzt will ich nur noch raus, ich halt das nicht mehr aus, das geht mir langsam aufs Gemüte. Geh ich mal wieder rein.